Ja, da hat auch wieder ein junger Mensch aufgeheben. Hallo? Hallo? Guten Ja? Ja, grüß dich. Hallo, das ist der Carsten. Tag, Carsten. Sag mal, ich wollte mal fragen, wie man schafft, bei der Stasi innerhalb von einem halben Jahr einen Doktor zu machen. Die geht ruckzuck, die haben ja da Schnellkurse gehabt. Echt, ja? Ja, ja, und die haben ja auch nicht die Idioten genommen, das ist der Unterschied. Siehst du? Keine Chance, wa? Nee, hast du keine Chance. Schade. Willst du jetzt noch einen Doktor machen? Ja, wollte ich eigentlich. Ja? Ja. Und wie lange arbeitest du schon dran? Ja, ewig. Ja? Wie kriegen wir das hin? Ich weiß nicht, ist ganz schwer, direkt von der 8. Klasse zum Doktor zu kommen. Boah, scheiße, ich hab nur 6 Klassen. Ach, oh. Nee, dann ist der Weg noch länger. Mensch, kannst du mal in die Heimzieh gehen? Beim Radioanfang. Nee, beim Radio. Da machst du auch keinen Doktor. Nee, auch nicht? Nee, da kannst du ein bisschen Französisch lernen. Les dragons de notre vie. Je sens que les princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ja, ist ein Satz, der dir weiterhelfen könnte, aber der dir nicht weiterhilft, offensichtlich, oder? Du, ich danke trotzdem, du bist sehr sympathisch. Ja, sehr schön, du mir auch. Hallo? Du mir auch ist sowieso eine großartige Erwiderung. Du mir auch. Hallo? Hallo? Ja? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Es geht immer noch darum, diesen Satz zu übersetzen. Ja, ich weiß. Ja? Mein Name. Ja, ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich den Anfang genau hinkriege. Aber wenn ich mich recht erinnere, also weil Französisch ist, liegt mir überhaupt nicht. Sage ich mal, die Drachen des Alltags sind nur Prinzessinnen, die darauf warten, uns schön und stolz zu sehen oder so. Schön und stark heißt es, glaube ich. Ja. Wunderbar. Hast du das jetzt echt übersetzt oder hast du in der letzten Stunde aufgepasst? Ich habe in der letzten Stunde aufgepasst. Das ist sehr schön. Da freue ich mich ja sehr darüber. Ja. Hast du denn jetzt auch wegen des Themas angerufen oder wolltest du jetzt nur diesen wunderbaren Satz? Les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Wolltest du denn jetzt nur diese irre Hundebell hinten, das ist so toll, wa? Ja, eigentlich hätte ich ihn gern nochmal gehört, aber ich will jetzt die anderen Hörer nicht langweilen. Ja. Nee, ich muss ehrlich gestehen, ich habe telefoniert, als du das Thema gesagt hast. Ach so. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein bisschen peinlich ist, wenn ich dich nochmal bitte, das wiederholen. Nee, ist gar nicht so. Wir werden das einfach ganz anders machen. Mal sehen, ob andere aufgepasst haben. Ich nehme jetzt hier einfach mal noch einen anderen Hörerin. Vielleicht kann der das mal erklären. Oh, siehst du? Kinder, die stehen heute unter einem Stress, die Hörer, ja? Ach wie, das ist so schade. Also prinzipiell in der Schule ginge das ja, aber am Radio ist es ja mit Backpfeifen so extrem schwer. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Wolfgang. Wolfgang, du hast das Thema mitgekriegt? Ich hoffe doch. Ja, könntest also, du das, sagst du mir mal nochmal deinen Namen? Wolfgang. Nee, halt, der andere Name, wie war dein Name? Norma. Norma. Wolfgang, könntest du der Norma nochmal das Thema erklären? Naja, also ich hab's jetzt auch bloß über einen Dritten erfahren. Habe ich das richtig verstanden? Du hast irgendwie einen Suchdienst oder so? Also willst jetzt hier einen Suchdienst veranstalten? Ich glaube, das ist jetzt für alle medientheoretisch Interessierten hochspannende Veranstaltung hier, weil nämlich relativ deutlich wird, wie viel hängen bleibt so vom Radio. Das mit dem Suchdienst bezog sich auf eine frühere Radiosendung, der ich mit großer Ergriffenheit in meiner frühen Kindheit gelauscht habe. Vor ungefähr 40 Jahren haben die da immer so DRK-Suchdienst. Da suchten immer durch den Krieg getrennte Familien, suchten Familienmitglieder. Und das ist so eine Sendung, die heute ausgestorben ist, die es überhaupt ja nicht mehr gibt. Und weil mein Herz immer solchen Sachen, die ausgestorben sind und die es gar nicht mehr gibt, gehört, dachte ich, werde ich versuchen, so eine ähnliche Sendung zu machen, die heißt Vermisstenanzeigen. Und man kann da jetzt nicht darum, irgendwie bestimmte Leute zu suchen, sondern all die Situationen oder auch bestimmte Gegenstände, die, wenn man sich's richtig überlegt, die man auf einmal vermisst, die zu nennen und zu beklagen und zu betrauern und darüber zu reden. Habt ihr beide, Norma und Wolfgang, das jetzt verstanden? Ja. Ja. Ja, das ist schön, dass ihr das beide verstanden habt. Seht ihr euch denn in der Lage dazu, auch was zu sagen? Ich lasse dem Herrn den Vortritt. Ja, danke. Nun ja. Also wir können ja auch, ich habe mich, warte mal, entschuldige Wolfgang, ich habe mich ja als heute extrem unlustig angekündigt. Ihr könntet euch ja auch miteinander unterhalten. Oh nee, komm. Oh nee, komm. Ey, der Wolfgang mag ein ganz netter sein. Ja, das macht ja nichts, aber er kriegt kein Geld dafür. Tu mal ein bisschen was. Aber dafür, dass ich die Verbindung, ich kriege ja nicht das Geld unbedingt nur dafür, dass ich rede, sondern vielleicht, dass ich die Verbindung herstelle. Ja, dass ich Menschenherz zu Menschenherz trage und aneinander lege, auf dass sie dann im gleichen Rhythmus schlagen. Jetzt ist doppelter Herzstillstand ist eingetreten. Guten Abend, der Hörer ist klinisch tot. Wolfgang, wollen wir erstmal anfangen? Ja, können wir machen. Ja. Gibt's denn so Sachen, die du vermisst? Also nicht die, die einfach fehlen oder die weg sind, sondern Sachen, die du vermisst. Muss ich nochmal scharf nachdenken. Ja, dann denk du mal noch einen Moment nach. Norma? Ja. Ja. Also, wie welche, die noch sind, die man gerne hätte, oder? Nee, die kann man ja irgendwie, na ja, die ginge zur Not auch. Also so ein Potenzial, also so ein, ja, ja, sehr vermitteltes Vermissen. Aber nee, wenn du zum Beispiel so an selige Kindertage zurückdenkst, da gibt's doch so Glückssituationen, die man heute auf immer nicht mehr hat. Da muss man aber erstmal richtig nachdenken. Ja, doch, da fällt mir aber einiges ein. Ja? Und was vermisst du da wirklich, was wahrscheinlich nie wieder zu haben ist? Also, oh ja, doch. Also, was ich sehr vermisse, ist zum Beispiel, ich erinnere mich, dass wir als Jungvolk, sag ich mal, immer in die Kaufhalle stehlen gegangen sind, ich und meine Freundin. Und da gab's immer Punschbecher. Da war so ein Kuchenbazar oder so ein Kuchenstand in der Kaufhalle. Und da standen immer oben drauf so Punschbecher. Sagt ihr das was? Gab's das hier auch? Was heißt denn hier und wo waren da damals? Also da war in Leipzig und hier meine ich Berlin. Ah ja. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Die waren total eklig, weil das war so Waffeleisbecher, also Waffeleis, Eiswaffeln meine ich. Ja? Und drinnen war so zusammengekehrtes irgendwie so Kuchenkrümel in irgendeiner merkwürdigen Konsistenz. Ach so. Aber man hat da ja eben ein bisschen komische Eigenarten in dem Alter. Mit so Alkoholaromat. Ja, genau. Ja. Ganz merkwürdig. Die kamen 80 Pfennig oder sowas. Und was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, was mich sehr, sehr interessiert, was vermisst du denn jetzt? Die Punschbecher oder das Klauen? Beides, weil die Punschbecher waren lecker und das Klauen hat immer einen enormen Adrenalinstoß gegeben, den ich heute, also jetzt in dem Maße schon vermisse. Und reizte dich dann vielleicht manchmal doch noch diesen Adrenalinstoß wieder hervorzuzaubern? Oder ist es jetzt inzwischen, also weil wenn man es 20 Jahre macht, dann ruft es keine Adrenalinstöße mehr hervor? Ja, könnte sein. Ich hab's eine ganze Weile noch probiert oder nicht lassen können, sagen wir mal. Das klingt jetzt bestimmt ziemlich gemein. Nee, so schlimm war es nicht. Nee, das klingt sehr interessant. Ich bin in eine ganz peinliche Situation gekommen, da bin ich wahrscheinlich geheilt worden. Das war dann so ein Negativ-Adrenalinstoß und da ist mir dann vergangen. Ach, erzähl mal. Was hast du denn da wohl zu klauen versucht? Soll ich erzählen? Ja, ja, ja. Ein Auto, ja, nehme ich an. Nee. Ach, harmlos. So Drogerie-Kosmetik, ne? Weil es ist ja wirklich eine Sauerei, was das Zeug kostet irgendwie. Da wird einem ja regelmäßig schlecht und man versteht überhaupt nicht, warum man so viel Geld für so Kleinkram hinlegen soll. Und da sind aber auch die Sachen, die dir gerade besonders gefallen sind, dann immer die besonders teuren und besonders wenig. Ja, klar. Ah. Ja. Das ist ja gar nicht so schlimm, aber das Schlimme an der Situation war, dass meine Mutter mit im Laden war, also wir waren quasi zusammen einkaufen und ich habe mich in einer scheinbar unbeobachteten Minute dazu hinreißen lassen, dieser kleinen teuren Dinger an mich zu nehmen und... Sag mich, was für ein Ding? Ach, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwas Buntes, irgendein Stift oder also irgend so was zum Schminken wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, und war jetzt erst vor relativ kurzer Zeit? Noch nicht so lange, ja, nee. Ah ja. Also man könnte es schon in Jahren zählen, aber... Und du willst jetzt gerade, sagen wir mal, den Kajalstift in deine Jackentasche stecken und da schließt sich dann so eine behaarte, schwitzige Eisenhand des... Ja, das war eine Verkäuferin. Das Drogeriedetektivs um deinen Arm. Nee. Ja, Verkäuferin? Verkäuferin, ja. Die hat dann dezent hinter mich gestellt, mich darauf hingewiesen, dass ich doch... mal mit nach vorne oder nach hinten, das weiß ich gar nicht mehr, ich habe da wahrscheinlich einen Blackout gehabt, kommen soll und dann stand meine Mutter auch schon neben mir und da hat es dann irgendwie bei einem Laden, wie heißt das, Verbot, Verweis, irgendwie belassen und mich da hochnotpeinlich. Ah ja, eine richtig clevere Ausrede hattest du dann auch nicht parat. Nee, ach naja, Mann, in so einer Situation, da bist du froh, wenn du dich tot umfällst. Ja, ne, aber war ja nicht das erste Mal, dass du die geklaut hast. Ja, aber es war das erste Mal, dass ich erwischt worden bin. Ah, ja. Dann noch in so gestärktem Maße. Ne? Und das heißt, du hast sowieso immer relativ unvorbereitet und spontan geklaut. Mhm. Ja, dann ist man natürlich um Ausreden schwer verlegen wahrscheinlich. Ja. Und jetzt hast du da Drogerieverbot und warst doch nie wieder da. Ich mache immer einen Bogen drum, obwohl das auf jeden Fall, ich meine, die haben bestimmt schon zum 10. Mal das Personal gewechselt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich noch an mich erinnern können. Ja, aber hast du jetzt so singuläre Drogerieverbote gekriegt oder bezog sich das auf die ganze Kette? Die sind ja immer als Ketten organisiert. Nee, es war singulär. Ja, hat sich nur auf den Laden bezogen. Ja. Sodass du jetzt durchaus in andere Läden gehen kannst, ohne dir was anmerken zu lassen oder ohne, dass das Herz höher schlägt. Und dort auch stehlen kann. Weil und dort, es gibt ja Mengen von Drogerieläden in und um Berlin, wo man ja selbst, das kriegt man ja gar nicht durch, alles da überall Ladenverbot zu kriegen, also sich beim Klauen erwischen zu lassen und dann keinen Laden mehr zu finden. Aber die werden ja manchmal auch böse, als dass sie bloß ein Ladenverbot aussprechen, oder? Es sei denn, man hat immer Mutti dabei, aber ich glaube, die machen... Ach, wenn man mit Mutti klauen geht, dann kriegt man bloß Ladenverbot? Den Eindruck hatte ich, ja. Ach, das ist ja toll. Kinder, dann stiftet mal eure Mutter zu kleinen kriminellen Handlungen an. Da kann ja nichts passieren. Mhm. Kann ich nur empfehlen, ja. Und das war jetzt das letzte Mal klauen? Das war das letzte Mal, ja. Ja. Und du denkst, es wird auch so bleiben? Naja, ich meine, wenn es mal irgendwann um was geht, wo es sich wirklich lohnt, dann ja müsste man da nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt sagen wir mal, des Kickes wegen nicht mehr. Nee. Aber damit ist doch möglicherweise dein Leben ärmer geworden. Ja. Jeden Fall, aber ich meine, es wird ja ständig ärmer, also wenn man sich da jedes Mal drüber Gedanken machen wollte. Ach, wo setzt denn dann ja noch? Auch ständig reicher, nee, halt, so wollte ich das jetzt, ich ach ja, jetzt hier nicht den... Du wolltest nicht, nee, nicht leiden, aber wo setzt denn so massenhaft Verarmung ein da bei dir? Also Lebensverarmung. Lebensverarmung. Weil du sagst, das wird ständig ärmer. Ärmer. Naja, ich weiß jetzt nicht, irgendwie so, also das Grobe, was mir so einfällt, ist so Spontanität oder sowas, oder... Weißt du, was ich meine? Ja, aber vielleicht... Spontanität, oder? Mhm. Und die vermisst du jetzt, auch Spontanität. Ja. Aber die vermisst du bei dir oder bei anderen? Ja, nee, in erster Linie bei mir. Also anderen Leuten kann ich ja keinen Vorwurf machen, als ja nur bei mir. Und woher kommt das? Naja, weiß ich nicht. Man macht halt immer mehr Kompromisse irgendwie, weil man sich ja einbinden lässt oder einbinden lassen mhm will und da damit eingeschränkt wird. Und was für einen Beruf hast denn du? Ich studiere noch. Darf man fragen, was? Oh. Ja, Pflanzenproduktion. Nein, wieso? Kommst du da drauf? Na, weil du mich gefragt hast. Ja, nee. Na, muss ja nicht sein. Nee. Jetzt sag aber nicht Soziologie, Politik, Wissenschaft, Geschichte, Germanistik, Theater. Ah nein, um Gottes Willen, ganz was Praktisches. Nee? Ach, was Praktisches, nee. BWL. Na, ist mein Lieblingsstudium, BWL, weil du so toll abgekürzt wird. Jura. Jura ist, glaube ich, praktisch. Jura ist doch nicht praktisch. Nee? Nee. Ach doch, was ich klagen könnte. Aber dazu müsste ja, aber man ja eben Jurist sein, so bleibt mir nur das Jammern übrig. Ja, aber dazu musst du nicht studiert haben. Also ich meine, du musst nur ein konzentrierter Leser sein irgendwie und genug Zeit haben, dir die ganzen Dinger selber durchzuführen. Ja, aber das zu machen ist ja im Grunde kurz, das ist ja eigentlich ein Studium, ne? Also dann kann man es so schon machen und wenigstens noch BAföG dafür kriegen. Muss ja, nicht man zu Hause. Muss nicht mal machen, kriegt trotzdem BAföG dafür. Das ist ach so, ja, das ist ja die andere Variante. Aber ich bin kein Jurastudent, um das, ich meine, mir ist ja nichts peinlich am Telefon, aber. Aber dein Studium ist dir schon peinlich? Nee, wenn ich jetzt als Jurastudent aus der Sendung gehen würde oder als ach so Student. Ja, nee, Studentin. Studentin, ja. Ja. Also wir müssen die neue Sprache üben. Ja, sonst halten die uns ja für bescheuert. Denken die wieder zwei Ostler quatschen miteinander und können sich nicht mal anständig ausdrücken. Ja. Tintin. Naja, man, ja, hm? Ja, gut. Ja, was studierst du denn nun? Also nicht, dass du hier so peinlich als Juristin rausgehst. Nee, Restaurierung. Restaurierung? Ja. Oi, oi, oi, na, das ist doch aber sicher auch ein begehrtes Studium. Nee? Ja, na, ich hab mich noch nicht so mit so vielen Leuten unterhalten, die es gerne werden würden. Uns nicht sind oder werden können. Oder? Mensch, da hat man aber auch ein ganz fachliches Verhältnis so zu Lippen- und Kajalstiften, ja, oder? Ja, farbtechnisch. Also ja? Ich meine, das hat ja auch... Nee, ich dachte, weil jeden Morgen übt man. Aber was restaurierst du denn da eigentlich? Architekturfassungen sollen das mal werden. Ja. Architektur? Fassungen. Fassungen? Was sind denn Architekturfassungen? Farbe. Ja. Ach so, im Grunde Häuser streichen. Farbe am Bau. Ja, Häuser streichen, genau. Ich setze etwas schlichte Sicht darauf, aber das muss man sich natürlich gefallen lassen. Man muss schon erklären können, warum man sowas studieren muss. Warum man sowas studieren ja muss? Wo ja jeder im Grunde selber einen Pinsel und oder eine schöne Rolle und ja einen Eimer mit Latexfarbe oder Acryl oder Acryl, wie heißt die Farbe? Acryl? Acryl, heißt die Acryl? Naja, Acrylfarbe gibt's auch, ich ja weiß nicht, was du willst. Kann man damit Häuser streichen? Wie heißt denn Häuserstreichfarbe? Ja, wahrscheinlich. Wie heißt denn die klassische Häuserstreichfarbe? Na, Zimmerstreichfarbe heißt zum Beispiel klassisch Dispersionsfarbe. Ah ja. Denke ich mal. Hm. Ja. Nee, aber draußen, von draußen? Ja, gibt's einiges. Mach mich jetzt nicht peinlich hier, weil ich bin im ersten Studienjahr. Und im ersten? Ich will nichts Falsches sagen. Ach, da seid ihr jetzt noch herrlich bei der Farbe. Ja, doch, bei der Farbe sind wir Was willst du denn jetzt von mir wissen? Na, wie jetzt ist mit der Farbe? Was hat man da studiert, wenn man jetzt da erstmal die Farben studiert im ersten Studienjahr? Naja, dann fängt es erstmal beim Urschleim an. Wie Farbmetrik und. Dass so grün und gelb, blau und gelb-grün gibt. Auseinanderhalten, genau. Ah, ja. Wie sieht grün aus und wie sieht blau aus? Mhm. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum man das studieren muss? Mhm. Weil man jetzt, also bei mir jetzt 3 Jahre Geld für was kriegt, was andere Leute eigentlich auch könnten. Und man muss es nicht machen, aber man kriegt jetzt, also wie ich zum Beispiel, BAföG dafür, ne? Ja, nee, was andere Leute auch könnten, was könnten die denn auch? In die Hand nehmen und ach so. Häuser anmalen. Ach, da hast du selber auch so ein relativ entspanntes Verhältnis jetzt zu deinem möglicherweise doch wichtigen und hochprofessionellen Studium? Ja. Ja? Naja, ich meine. Und sagst, eigentlich ist es nicht nötig, wichtig ist nur BAföG kriegen. Genau. Nein, jetzt, hallo? Ja. Und einen Schein wahrscheinlich. Einen Schein braucht man ja auch immer. Naja, bei uns ist es ein bisschen anders, weil wir sind so ein Sonderfall. Bei uns gibt es Zensuren. Mhm. Mhm. Aber ganz zum Schluss kriegt man doch einen Schein, dass man dazu berufen ist, alte Häuser anzumalen. Ja. Berechtigt ist. Ja. Autorisiert. Ja. Legitimiert. Ja. Und in der Lage. Ja. Ja. Ich hoffe übrigens, dass ich mal nicht nur Häuser anmalen werde. Also schon gar nicht nur von außen. Sondern? Naja, es gibt dass hin und wieder auch mal ein Fernsehturm dabei ist. Ja, zum Beispiel. Naja, es gibt ja auch was das Klassische eigentlich ist oder warum das viele Leute lernen wollen, sind so die Malereien, ne? Also Kirchen und Fresken und so eine Sachen. Oder was mir jetzt irgendwie dauernd durch den Kopf geht, ist, die Leute, die das jetzt studieren, vielleicht irgendwann damit betraut werden, irgendwelche Graffitis zu restaurieren oder so, die an irgendwelchen zauberhaften Wänden. Ach, Graffitis zu restaurieren? Ja, ich meine, weiß ich nicht, aber... Na, wobei, noch setzen ja destruktive Kräfte viele Energien daran, erstmal so einen Anstrich zu erfinden, wo man ja nicht graffitieren kann, ne? Ja, aber das ist ja bei der Malerei auch nicht anders gewesen. Die Leute haben ja auch die Kirchen zugetüncht ohne Ende und jetzt muss das alles wieder freigelegt werden. Wer sagt denn das nicht in 20 Jahren? Irgendjemand sagt, alles, was jemals an Graffiti existiert hat, muss wieder freigelegt werden, weil es schön ist, oder? Ja. Ach so, dass du dann zum Beispiel auch jede, sagen wir mal, überstrichene Klowand mit einem gewissen Bedauern und siehst, aber auch als mögliche zukünftiges Arbeitsfeld begreifst. Genau. Ah ja. Klowände sind übrigens auch. Dann merkst du dir ab und an schon mal, mit welchem Farbtyp da überstrichen wurde. Ja. Du wolltest gerade noch dein Verhältnis zu Klowänden? Nee, nur das Bekräftigen, dass die auch schon, ja, so potenziell Tätigungsfeld. Ja, das würde ich auch bekräftigen. Ja. Wobei ja die Jutensprüche immer rarer werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Aber ich weiß ein sehr, sehr nettes Klo, wo sehr, sehr nette Klosprüche dran sind. Also normal, lass mich vermuten, dass es sich um eine Darmtoilette handelt. Nee, das wollte ich gerade sagen. Das ist eben gemischt geschlechtlich. Sagt man das so bei dir? Ach, gemischt, ach so. Ist aber eher privat oder in einem öffentlichen Raum? Naja, so halbe. Kennst du den Kulturverein Charlottenburg? Nee. Das ist so ein ganz kleiner, zauberhafter Laden, wo so klein, dass sie nur eine Toilette haben offensichtlich. Genau. Ja. Wo so Kulturveranstaltungen stattfinden. Auch übrigens sehr empfehlenswert für die restliche Zuhörerschaft oder so. Mhm. Allerdings nicht so populär, was vielleicht auch gut ist. Und die haben im Hinterhof ein Klo, wo eben alle rauf müssen. Und da sind richtig gute Klosprüche drauf. Hast du denn noch einen parat? Nee. Ich lehne das auch ab, mir sowas zu merken. Außer mit dieser, wo ich mich immer noch totlachen könnte mit dem Hirsch. Kennst du den? Nee. Der Hirsch springt hoch, der Hirsch springt weit, es macht hier nichts, hat der Zeit. Nee, das ist schön. Das ist schön, ne? Ja. Ich würde mich auch jedes Mal totlachen, aber der ist schon so alt. Hast du denn den Eindruck, jetzt, wo wir gerade bei Klosprüchen sind, dass, also ich nehme an, dass es sich jetzt bei dir eher um eine, sagen wir mal, rein theoretische Vermutung handeln wird, dass, sagen wir mal, Frauenklos, was so Sprüche betrifft, eher unter oder eher überprivilegiert oder voll im Durchschnitt sind im Vergleich zu Männertoiletten. Das wäre auf jeden Fall nur eine hypothetische Aussage, die ich jetzt treffen könnte. Das wollte ich im Vorfeld auch gesagt haben, aber lass uns deine Hypothese ruhig hören. Kann ich nicht. Wie soll ich das sagen? Ich würde sagen, es hält sich die Waage, damit sind sie alle befriedigt, ne? Oder hingestellt. Ja. Hält sich die Waage. Eine sehr moderate Antwort, die ja eigentlich mir zusteht. Aber diesen Hirschspruch da, den weiß ich von der Männertoilette, den habe ich auf Frauenklo noch nicht gesehen. Kannst du das mal noch den letzten Satz erklären? Also den vorletzten Satz? Wie? Der vorletzte Satz lautet, den weiß ich von der Männertoilette. Ja, den habe ich erzählt gekriegt von einem Mann, der auf Männerklo war. Genau, adäquaten Toilette diesen Spruch gelesen hat. Den dann auf der Damentoilette getroffen hast, Leute. Nee. Gut. Okay, Norma, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Wir sind ja richtig von der Vermisstenanzeige ein bisschen. Ich muss schnell nochmal rekapitulieren. Was hattest du vermisst? Ach ja, die Punsch. Klauen, genau. Die Punsch, ja, das Punschbecher klauen. Das berühmte Leipziger Punschbecher klauen. Ja. Okay. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Jetzt bin ich gespannt, ob der junge Wolfgang noch ausgeharrt hat. Lasst mich raten, ich denke eher nicht. Mal sehen. Hallo Wolfgang? Ich bin noch da. Er ist noch da. Großartig. Ja. Also ach, da hast du dich ja aber doch als junger Geduldier profilieren können. Ja. Wolfgang, ich hoffe, viele haben zugehört und dich ob deiner Geduld bewundert. Weil so eine Sache ja zum Beispiel auch Eindruck bei Frauen machen kann. Wenn jemand richtig geduldig ist. Na, das hoffe ich doch sehr. Ja? Hast du es denn selber vielleicht schon mal ausprobiert? Geduldig sein, oder? Also sagen wir mal, Geduld in Bezug aufs andere schlecht bewiesen und damit Erfolg gehabt. Bisher eigentlich noch weniger. Weniger Erfolg gehabt oder weniger Geduld bewiesen? Beides. Weniger Erfolg. Weniger Erfolg? Ja. Ach, jede Menge Geduld, aber kein Erfolg. So sieht's aus. Au, au. Das ist wieder halbautomatischer Anrufbeantworter, dessen Nummer ich durchzusagen noch nicht. Wie führe ich den Satz fort? Gekommen, dessen Nummer durchzusagen ich noch nicht mich in der Lage gesehen habe. Schön gesagt. Guck mal, du mal so für tolle runde Sätze zusammenkriegst. Dann werde ich jetzt mal den Satz, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. Liebe junge Menschen, ich weiß, dass ihr nicht so schnell hören könnt. Ich sag die Nummer ganz, ganz, ganz langsam an. Wer ein Gedächtniskünstler ist, der könnte sie sich merken. Andere sollten sie sich notieren. Und beide Gruppen, die Merker und die Notierer, könnten dann, weil die Leitungen sind hier alle besetzt, beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen und da ihre quasi vermissten Anzeige aufgeben. Und die Nummer vom Halbautomat, die Spannung steigt. Anrufbeantworter lautet 0331 für Potsdam. Das ist die Vorwahl. Die muss man sich ja nicht merken, wenn man in Potsdam wohnt. Wenn nicht, braucht man sie zum Vorwählen. 0331 und dann 721 39 32. 0331, Vorwahl für Potsdam. 721 39 32. Das sollte jetzt auch bei den Begriffsstutzigsten unter euch, Begriffsstutzigsten unter euch angekommen sein. So, Wolfgang. Frauen sind ja jetzt kein Thema offensichtlich, wenn wir nicht gemeinsam hier Loser-Gespräche führen wollen. Und das wollen wir nicht. Oder willst du Loser-Gespräche führen? Eher nicht. Ich auch nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Naja, weil man dann immer so an sein tägliches Leben erinnert ist. An sein tägliches Leid. Ja. Auch. Ja. Aber hast du denn jemanden, mit dem du dich über dein tägliches Leid unterhalten kannst? Ja, eigentlich schon. Ja? Bist du jetzt religiös oder wo hast du den sonst her? Nee, eher in der Familie, also mein Bruder. Also es ist nicht Gott, ist dein Bruder, mit dem du dann redest? Ja. Und kann der dir da helfen? Er versucht. Ist der älter? Ist der älter oder ist der jünger? Er ist älter. Wie alt bist denn du? 17. Und wie alt ist der? 21. Ach, da hat er ja sicher schon so manches auf Pfanne, wie man so schön sagt. Und er hatte gestern Geburtstag. Ach, prima. Willst du ihm noch gratulieren? Ist 21 geworden. Ja. Ey, aber ich kenne ihn doch ja nicht. Das sieht doch jetzt bloß aus wie widerliche Schleimscheißerei. Der Typ im Radio biedert sich beim Hörer an, indem er sagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Gute und viel Erfolg im beruflichen und im privaten Leben. Das käme doch nicht schön rüber, oder? Naja, also in der Form nicht. Aber andere Formen stehen einem da, glaube ich, in deutschen Medien, in der deutschen Medienlandschaft nicht zur Verfügung. Na gut, dann lass mal. Ja, sondern immer nur so aufgesetzte Freundlichkeit. Und wenn man die Freundlichkeit nicht aufsetzt, dann ist er auch nicht da. Ja. Ja? Dafür sind wir ehrlich, klar, gehen unmittelbar zur Sache. Genau. Haben uns entschieden, kein Loser-Gespräch zu führen. Nee. Sondern übers Thema, über Vermisstheiten. Ja. Wolfgang, was vermisst du denn so? Außer, sagen wir mal, Erfolg bei Frauen, um jetzt noch mal ein bisschen in der Wunde zu bohren. Danke. Also, vermissen zum Beispiel ziemliche Freiflächen, die jetzt alle zugebaut werden. Früher frei. Man hatte noch schönen Ausblick darauf. Ach, von wo aus rufst du jetzt an? Pankow. Pankow. Ach, da bauen die auch alle zu? Ja. Alle radikal. Hm. Zum Beispiel so ein Feld, vor der Schule ist jetzt eine Siedlung drin. Oh, oh, oh. Und in der Siedlung wohnt da schon ein bestimmter Typus Mensch? Inner, den man von vielleicht von vornherein nicht leiden kann? Oder ist es wenigstens halbwegs gemischt geblieben und sind möglicherweise auch nette Leute zu vermuten? Naja, also ich denke mal, dass die ein oder anderen netten Leute da auch sein werden. Ja. Ich habe nicht so großen Kontakt zu dieser Siedlung. Aber hast auch noch nicht genauer hingeschaut? Weil offen kann man das ja auch so vom Habitus, von der Kleidung, vom Gesichtsausdruck kann man ja schon erkennen, das ist ein netter Schlagmensch, der da jetzt wohnt, wo früher freies Feld war. Na, in der Hinsicht habe ich noch nicht hingesehen. Wolfgang, ja. Schau immer schön genau hin. Okay. Ja, dann danke ich dir für deinen Anruf. Soll ich vielleicht noch die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters sagen? Das ist sehr nett. Was gibt es doch für aufmerksame junge Menschen unter den Hörern? Wolfgang, das Mikrofon ist deins, die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters. Die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters lautet 0331 für Potsdam 7213932. Sehr schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss, Wolfgang. So, wen haben wir denn hier? Hallo, ich bin Uli wieder mal. Tag, Uli wieder mal. Ja, ohne wieder mal. Ohne wieder mal. Wieder mal da sehr lange. Tag, Uli, ohne wieder mal. Tag, Uli. Ja, hallo. So. Ja, ich wollte noch was zu den Kaufhallen im Osten sagen. Ich vermisse das Einkaufen im Osten, weil das viel spannender war als jetzt, finde ich. Naja, weil es in stärkerem Maße an Jagdinstinkte appelliert hat. Ja, genau. Ja? Ja. Weil man ist ja gestreift und hat immer die Hoffnung haben können, dass irgendwo hinter der Ecke oder tief im Regal oder im jeweils anderen Laden irgendwas besonders Schönes sei. Hm. Zum Beispiel ein Tütchen Haarmilch. Ja, die war doch eigentlich öfter da, oder? Ja, weil du aus Berlin kommst. Ja, das ist wahr, ja. Aber sowas wie Joghurt und dann die zufälligen Schlangen am Obststand und so, das fand ich immer ziemlich interessant. Wieso fandst du die Schlangen am Obststand interessant? Na, wenn da mehr als zwei Leute standen, dann war da irgendwie zu sehen, dass irgendwas Neues angekommen ist. Ach so. Dann ist man da hingespurtet, hat sich dazugestellt. Ach stimmt, das war ja so ein Moment, wo Hoffnung entstand. Ja. Während heute so eine Schlange nur bedeutet, ist einfach voll und man muss warten. Ja genau, und jetzt ist alles da, jetzt ist es langweilig. Ja. Ja. Oh, das ist aber wirklich eine Verlustanzeige, eine Vermisstenanzeige. Also da wird was vermisst, was wirklich nie wieder zu holen ist. Ja, höchstens in Moskau im Moment oder so. Höchstens im Moment in Moskau oder wenn sich hier die wirtschaftliche Entwicklung radikal verschlechtert. Ja. Ja, was zwar schöne Erinnerungen wieder Wirklichkeit werden ließe, aber vielleicht doch ein bisschen unangenehm. Hm, ja. Ja? Ja. Das Ja musst du sagen. Ja, okay, ich habe schon zwei Jahre gesagt. Ja, ja. Gut. Gut, und dann wollte ich dich noch was fragen. Ah ja. Du hast doch gesagt, du willst heute unsere Klagemauer sein, ne? Ja, ja. Kann ich mir das bildlich vorstellen? Kann man dann ja auch jetzt Zettelchen feststecken mit Wünschen und so? Hast du das vor, mit Reißzwecken zu machen? Nee, also bei der Klagemauer steckt man das in die Ritzen zwischen den Steinen, wo ich glaube. Wird nicht besser. Naja, soll aber angeblich helfen. Und können wir uns auf den zweifellos ekligen, aber doch Kompromiss einigen, dass du vielleicht einfach mit Spucke ranheftest? Na, ich weiß nicht, ob dir das besonders angenehm wäre. Nee, aber wenn ich jetzt die Wahl zwischen Ritzen, Reißzwecken und Spucke habe, dann würde ich mich doch für Spucke entscheiden. Okay. Ja, dann klebt man ein Zettelchen an. Okay, dann werde ich irgendwann... Du kannst ruhig einen ganz großen Zettel nehmen. Ey, hier steht ein Hühner vor dir. Total breit... breitbeinig, breitschultrig. Hier ein Werbeschild, mit dem die über den Kudamm laufen dann, mit dem Steakhouse und so? Naja, das, was die als Schild haben, das hab ich als Schultern, verstehst du? Hä? Ach so, ne? Ja. Also es steht ein bisschen über, wollte ich nur sagen. Meine Schultern stehen ein bisschen über. Okay. Wisst ihr, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals, auch einer der ganz großen deutschen Reime. Mhm. Ja, Uli. Okay. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne... Ich dachte, du wolltest jetzt einen Zettel anbringen. Ich habe jetzt schon so einen Deppenspruch wie, was wollen wir lang reden, den man es eben erwartet. Den Zettel, den bringt man ja an, deshalb. Ach so. Ach, jetzt kann ich... aufschreiben, ich wünsche mir den Weltfrieden und dann müsste ich den auf den Rücken pinnen, oder? Ja. Warte, und jetzt muss ich doch gewärtig sein, dass du jetzt hier mit Hammer und Nagel ins Studio schleichst, oder wie? Ja, hatte ich vor. Jetzt nur ein bisschen weit von Mitte. Ich muss jetzt bloß irgendwie, das ist mir alle ideal. Ich würde nur der Wache Bescheid sagen wollen, dass er die alle nur mit erhobenen Händen reinlassen soll. Okay, Uli, danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. So, das ist, glaube ich, Zeit, wieder ein bisschen Musik zu machen. Musik auch wieder mit einem sehr beziehungsreichen Titel von den Goldenen Zitronen, die mit das bisschen Totschlag ja wirklich, wie ich finde, eine ziemlich wunderbare, also schon im Vorhin ja, eine ziemlich wunderbare Platte hingelegt haben. Und sagen wir mal, so ein Rocksong, der heißt Die Postmoderne. Was will man da eigentlich mehr, wa? Die Sendung fängt an mit Baudrillard und hat dann so in der Mitte von den Goldenen Zitronen Die Postmoderne gesungen für 3 Minuten und 37 Sekunden. Manchmal ist es mir dann doch ein bisschen seltsam mit den Musiken. Da spielt man so Sachen und denkt, ey, das willst du doch eigentlich ja keinem verraten. Ja, wie hättest du mir vorher genauer anhören sollen, die Goldenen Zitronen. So, wir telefonieren weiter. Ich sag nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. 721-39-32. 721-39-32. Da habt ihr die Gelegenheit, eure Vermisstenanzeige kurz und knapp und bündig und in einem überschaubaren Satz, der Subjekt, Objekt, Prädikat hat, auf Band bannen zu lassen. Und das vielleicht, sagen wir mal, wenn jetzt Nebensätze sein sollten, dann kurze Pausen nach dem Komma zu machen oder vor dem Komma, nee, lieber nach dem Komma zu machen, dass die Möglichkeit dann besteht, das spurlos zusammenzuschneiden, so als ob der Nebensatz, der wahrscheinlich keinen interessiert, einfach rausgeschnitten werden kann, ohne dass man es merkt. Guten Abend. Ja, hallo? Hallo? Ich vermisse was auch aus der Kindheit, wie die Vorrednerin irgendwie. Hallo? Ja, ja. Na, sag doch mal was. Gut, dann muss die Frage jetzt kommen, trotzdem ist es eigentlich klar, ist, welche Frage kommt, oder? Welche Frage hättest du jetzt vermutet? Was vermisst du denn? Ja, naja, bei mir wäre es kürzer. Und was, hätte ich gefragt. Aber das ist jetzt nötig, dass du dann überhaupt weiterreden kannst, ne? Gut. Dann ja? Ja, dann fang noch mal, von vorne an und dann verspreche ich meinen Einsatz nicht zu verpassen. Ja, ich hätte dir gerne gesagt, was ich vermisse. Ach, vorhin hast du aber was anderes gesagt. Ja. Da hast du gesagt, wie meine Vorrednerin, habe ich auch etwas, irgendwas in der Kindheit. Gut, ja, ich vermisse etwas aus der Kindheit. Und warum lässt du jetzt die Vorrednerin weg? Da steht, jetzt entsteht doch hier der Eindruck, dass so ja live zensiert und geschnitten, wird. Also ich möchte mich meiner Vorrednerin anschließen und darüber reden, was ich aus der Kindheit Schreckliches vermisse. Ach, was denn? Das so was Bedingungsloses, was man irgendwie als Kind hat und was man auch von anderen irgendwie so empfindet, dass sie es einem entgegenbringen. Du meinst jetzt nicht einen Pionierauftrag? Nee, damit hatte ich irgendwie nicht so viel zu tun. Nee. Du beschreibst jetzt eher so ein grundsätzliches Gefühl, oder habe ich das jetzt bloß falsch verstanden und hätte wieder eine Frage stellen müssen, auf die ich jetzt gar nicht gekommen bin? Nee, war schon okay. Nee? Also einfach so eine bedingungslose Gefühlsgestimmtheit. Ja, genau. Also was man eben irgendwie selber nicht mehr empfindet und was einem auch nicht entgegengebracht wird. Also wenn einem irgendwas erklärt wird, dann oder vielmehr wenn was entgegengebracht wird, dann wird das immer gleich erklärt. Also man geht gar nicht davon aus, dass das einfach akzeptiert wird, was man da sagt, sondern man muss immer erklären, warum man jetzt irgendwie was absagt oder was haben will oder was ablehnt oder so. Ach, da hast du aber eine glückliche Kindheit offensichtlich gehabt, wenn dir damals so erklärungslos abgenommen wurde, wenn du irgendwas haben wolltest. Oder gesagt hast, nö, mach ich nicht. Da musstest du nicht erklären als Kind. Das, ja klar, aber also das ist eher das, was ich jetzt so empfinde, dass ich das eher belastend finde. Also weil ich fühle mich eigentlich in der Lage, sowas anzunehmen, zumindest von den meisten Leuten, die ich so kenne. Also es gibt sicherlich auch welche, da finde ich es dann scheiße, die sollen mir gefälligst doch erklären, warum sie jetzt irgendwas machen. Aber bei Leuten, wo, weiß ich, die Vertrautheit groß genug ist, bin ich eigentlich durchaus in der Lage, das bedingungslos anzunehmen. Und sie erklären sich halt trotzdem. Und eigentlich finde ich es immer ein bisschen schade. Deswegen war das jetzt eher als Beispiel. Kannst du vielleicht doch mal ein bisschen konkreter machen? Na, es bezog sich jetzt weniger darauf, dass ich als Kind mich nicht erklären musste, sondern eben eher, dass es mir jetzt so vorkommt, als wenn die Leute eben nicht in der Lage sind, anzunehmen, dass man irgendwas einfach so dahinstellen kann, ohne es eben erklären zu müssen. Ach so, dass sie jetzt sagen, sie machen irgendwas und dann hinterher erklären, warum sie irgendwas machen. Ja, genau. Und nicht, wie man es von Mutti und Vati gewöhnt war, die haben einfach gesagt, zack, jetzt ist Fernsehen zu Ende, ab ins Bett und haben keine Erklärung hinzugefügt und damit konntest du dann aber leben. Naja, damit musste ich dann leben, in ja. den meisten Fällen. Ne? Und also, das fehlt dir, du würdest... Ich hatte so was ganz Tolles, an so einen ellenlangen Flur und da habe ich mich dann immer auf den Flur gelegt und so durch die halb offen stehende Tür einfach heimlich mitgeschaut. Fernsehen geguckt. Mhm. Dallas zum Beispiel, das fand ich total krass. Aber das wird dir heute kaum jemand verwehren können. Wobei ich verstehe schon, dass du dann doch in ziemlicher Erklärungsnotstand gerätst. Ja, aber da wurde mir auch nicht erklärt, warum ich das nicht sehen darf. Ja. Was wurde dir denn letztens erklärt von jemand anders, was keine Erklärung bedurft hätte? Ja, zum Beispiel, dass mich jemand einfach nicht sehen wollte und dann ging es eben darum so von wegen, naja, also das passt mir halt heute irgendwie nicht, aber wir können das ja verschieben auf und so und versteh das mal und mir geht's nicht so gut oder so. Also das fand ich irgendwie unnötig, es war ja okay. Ach, wer war denn das? Das war ein guter Freund von mir. Ja, den du eigentlich häufiger siehst. Ja, ziemlich regelmäßig. Ja, war das jetzt eher so Freundschaft oder eher Liebesbeziehung? Nee, das ist schon eher Freundschaft, aber eine ziemlich tiefgehende, ja. Also für mich zumindest, oh Gott. Und für ihn, da bist du dir jetzt nicht so sicher. Und seitdem er die Erklärung geliefert hast, bist du dir noch unsicherer vielleicht? Nö, also weil das bin ich schon gewohnt, aber ich find's halt irgendwie trotzdem schade. Wie lange seid ihr denn schon befreundet? Ach, ist ja aber eigentlich schon genug Zeit, dass er hätte rausbekommen können, dass er bestimmte Sachen nicht erklären muss. Ja, da weiß ich nicht, ob ich mich da immer so verhalte, als dass man das unbedingt... Also ich nehme das halt einfach so an und mache dann in der Regel nichts dazu. Also vielleicht müsste ich mich da anders verhalten. Aber das hieß eigentlich bloß, dass du dann die Erklärung geben müsstest, die er sich dann zu jedem verpflichtet fühlt. Ja, im Grunde schon, ja. Ja, insofern bist du dann in einem Teufelskreis von Erklärungen drin. Mhm. Und genau, die Existenz dieses, also die Nicht-Existenz dieses Teufelskreises vermisst du. Doppelte Verneinung, um das Thema positiv zu haben. Ja, im Grunde schon, ja. Also so, naja, also ich halte es schon für wichtig, sich ab und zu mal zu erklären. Aber ja, eben ab und zu mal, nicht ständig und nicht bei so Sachen, die irgendwie, wo eine Erklärung halt eigentlich nichts bringt, also wo sie nichts erklärt in dem Sinne. Das war jetzt doof, ja. Ja. Nee. Also ich meine, denk mal, es ist schon wichtig zu erklären, warum jetzt, weiß ich nicht, 3 Eier in Kuchen sollen und nicht 6 oder so, ja, wenn ich das nicht weiß. Aber eben bei so... Ja, bei meinem Beispiel zum Beispiel... Also gewissermaßen sich selbst zu erklären, ist manchmal so überflüssig. Genau, ja. Ja. aber du selbst neigst du denn auch dazu? Ja, du fühlst dich auch verpflichtet, ne? Ja, genau. Und auch das bereitet dir Pein. Ich selber auch. Ja. Und hast du denn auch, aber auch nicht Leute, bei denen du dann das sichere Gefühl hast, darauf verzichten zu können und so eine kindhafte Unmittelbarkeit zu praktizieren? Ja, manchmal schon, also nicht immer. Also, ja. Hängt das jetzt von den Leuten ab oder von den Situationen? Hängt von den Situationen ab und wahrscheinlich auch, wie sicher ich mich überhaupt generell fühle in dem Moment. Ah ja. Gibt es denn da so besonders erklärungsbedürftige Situationen oder Lebensäußerungen, von denen du irgendwie weißt oder wo du dich genau daran erinnerst, dass du das gesagt hast und eine ellenlange Erklärung hinten anfügen musstest? Ja, ganz bestimmt, aber kann ich jetzt so... Hast leider keine konkrete zur Verfügung. Hm. Schade. Aber warum sollen wir nicht auch mal ein bisschen allgemeiner reden? Ja. Ja? Es muss ja nicht immer eine übermäßige Sinnfälligkeit und ein kaum noch zu beherrschender Bilderreichtum in dieser Sendung vorherrschen. Damit wird man ja ohnehin schon bombardiert. Ja. Das war jetzt eine medienkritische Fußnote. Mich der auch durchaus. Und gleich wieder aber auch eine Erklärung, die eigentlich nicht überflüssig war, die, sagen wir, pädagogisch schon ihren Sinn hatte, aber dir gegenüber jetzt eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ja, theoretisch schon, ja. Ach, warum können wir keine Kinder mehr sein? Aha. Na ja. Ja. War keine Frage, jetzt, ich fange schon wieder an zu erklären, war keine Frage, nee, sondern war nur ein Stoßseufzer, ne? Ja. Aber ich glaube, so ganz so völlig Kind würde ich dann auch nicht mehr sein wollen. Ja, nö, ich würde auch. Das ist nämlich wieder was ich ungern auf meinen Bartwuchs verzichten. Nee, da gibt es nämlich was ich nicht vermisse aus der Kindheit, und das sind halt so Ängste, so irrationale Ängste, die man halt irgendwie hatte. Die du in der Kindheit hattest und die du jetzt aber losgeworden bist? Nee, ich hätte losgeworden. Ach echt? Mhm. Ei, da laufen ja jedem Psychoanalytiker jetzt wahrscheinlich kalte Schauer über den Rücken. Der sieht ja gleich eine potenzielle Patientin vor sich, war. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind halt irgendwie so typische Sachen, haben, denke ich, wirklich fast alle. So Angst vorm Dunkeln und Gruselfilme und so eine Sache? Ja, also mit Dunkel hatte das, also was ich so immer lebhaft im Gedächtnis habe, ist, ich hatte so ein klasse Bett mit so einem Bettkasten drunter, den man so vorziehen konnte. Ach, und du hast immer jemanden drin vermutet? Genau. Wovor du damals Angst hattest und was du dir heute wünschen würdest? Ja, aber es war gar nicht mal, also es war eigentlich nur diese ins Bett gehen Situation. Also das heißt, ich habe immer wahnsinns Anlauf genommen und bin dann von so weit als möglich ins Bett gesprungen. Ach, dass der nicht dazwischen greifen kann. Genau, der fasst da raus und mich irgendwie. Aber so wie ich dann im Bett drinnen lag, wo ich dem diesem dunklen etwas ja viel näher war eigentlich, war das okay. Also wenn ich drinnen war, war ich drinnen. Ne? Also hochfassen konnte der nicht. Ah ja. Und vielleicht kann man noch die Berührung hinzu, dass er sich mörderisch erschreckt haben muss, wenn du aufs Bett geknallt bist. Und hast du jetzt, aber das liegt einfach daran, dass du jetzt keinen Bettkasten mehr hast, nehme ich an. Dass du jetzt so cool ins Bett gehst. Ja, naja, aber ich hatte dann irgendwie später auch noch einen Bettkasten. Es war ein anderes Bett, aber auch mit integriertem Bettkasten, weil es ja ungemein praktisch. Und also es hat sich dort doch schon auch in der Pubertät verloren. Ah ja. Da gratuliere ich dir aber herzlich. Ich bin auch ganz froh. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Jo. Tschüss. Hallo? Hallo, Kuttner, ich bin's, Carlos. Tag, Carlos. Ich habe hier ein Beispiel für einen Verlust, der eher literarischerweise ist. Ach, und welche Art? Und zwar ist das... Warte mal, geht nicht um Verlust, sondern geht wirklich um Situationen oder auch Gegenstände oder Gefühlszustände, die du vermisst. Ja, das ist jetzt nicht, was ich vermisse, sondern was diese literarische Person in diesem Stück hier vermisst. Ach, und um welches Stück handelt es sich denn? Es handelt sich um den Sommernachtstraum von Shakespeare. Ach, und jetzt bist du darauf präpariert, hier ein bisschen Shakespeare zu rezitieren? Ja, und zwar am Ende, wo die... Aber hoffentlich im Original. Auf Englisch? Ja, in diesem wunderbaren, altertümelnden Englisch. Ach, also nach den eingänglichen Schwierigkeiten mit diesem französischen Satz wollte ich jetzt... Die wären leicht zu bewältigen gewesen, wenn junge Menschen wie du einfach aufmerksam zugehört hätten. Was wäre offensichtlich eine totale Überforderung ist. Ich bin nicht durchgekommen. Du weißt es? Ja. Dann weißt du vielleicht auch noch den ersten Satz? Den hier? Toutes les choses terrifiantes sont peut-être des choses sans secours, qui attend que nous les secourions. 1-0, Kuttner. Lass sein. Ja. Lies Shakespeare. Und zwar ist das der Moment, in dem die Thisbe über ihren toten Pyramus weint, der sich kurz vorher umgebracht hat, weil er des Glaubens ist, dass seine Thisbe vom Löwen zerfleischt wurde. Und in diesem Abschnitt heißt es, schläfst du, mein Kind? Steh auf, geschwind! Ey, Sweetheart, kannst du nicht so ausspielen? Lies es doch einfach vor. Das ist doch kein Kabaretttext. Aber ich denke, ich wollte es jetzt interpretieren. Und nicht einfach bloß blöde wiedergeben. Dann würde ich dir vorschlagen, lies es einfach still für dich. Ich würde. Und wir machen, pass auf, wir machen einfach eine Minute Pause und du liest es ganz still für dich. Einverstanden? Ist ein Angebot. Ich schmeiß dich nicht raus, du liest es einfach nur ganz still für dich. Und wir hören einfach, sagen wir mal, eine Minute Telefonrauschen und gehen davon aus, in dieser Minute liest ein junger Mensch Shakespeare, was gibt es Schöneres, und das Ganze wird auch noch im Radio übertragen. Einverstanden? Einverstanden. Du hast die richtige Stelle, hoffe ich? Ja. Ich hoffe, schaffst du das für dich in einer Minute zu lesen? Ich schaff das schneller. Wie lange brauchst du? Na, also halbe oder 20 Sekunden wird ausreichen. Dann machen wir 30 Sekunden. Mhm. Ich sage dir, wann du anfängst zu lesen. Und sei bitte schön still. Ja. Ja? Kann ich vielleicht so leise murmeln? Wie bitte? Nee, nicht leise murmeln, ganz still. Mund geschlossen halten, nachdenkliche Augen in deine nachdenklichen Augen, poetischen Augen ins Buch versenken und einfach lesen und alle daran teilhaben lassen, dass du jetzt Shakespeare liest. Ich fand's auch auswendig. Versuch einfach mal die Klappe zu halten. Ja, dann kann es irgendwie echt eine schöne halbe Minute werden. Einverstanden? Mhm. So. Zeit läuft. Fertig. Oh, mein Lieber, lass jetzt sein, wir machen Schluss. Tschüss. Kinder, der hält nicht mal eine halbe Minute aus, sondern wie ein Jungpionier in seiner nassen Badehose muss er brüllen. Fertig, 100 Meter laufen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ja, Tag. Warum bin ich denn direkt drin? Ja, weil man hier immer direkt drin ist. Wenn man hier anruft, ist man drin, wenn man dran ist. Aber man ist nur dran drin, wenn man dran. Ja, hm? Ja, nun bin ich dran, ja. Nun bist du dran? Was aus den Gewinnern der vorgestrigen Blue Moon Geschichte geworden ist. Das ist eine gute Frage. Aber? Und du hast die wunderbare Situation zu erleben, dass es eine der wenigen Fragen ist, die zu beantworten, ich mich außerstande sehe. Oh. Es gibt doch nichts Schöneres als einen ratlosen Moderator, oder? Wunderbar. Genieße diese Ratlosigkeit. Ja, wunderbar. Es geht mir runter wie Öl. Ja? Das ist ein großer Moment. Ich spiele dir zuliebe und dir zu Ehren, gleich Musik, Juliana Hatfield mit Congratulations. Und welche Musik würde an dieser Stelle besser passen, ja? Nämlich voll auf, ja. Geil. Den Eindruck habe ich allerdings auch, dass du das voll aufnimmst. Tschüss, Juliana Hatfield. Created by